Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Fünftes Buch: Imperialismus und Impressionismus. Vom Deutsch-Französischen Krieg bis zum Weltkrieg. Willkommen zur 107. Folge der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Wie letzthin angekündigt, geht es heute abermals um Richard Wagner. Interessant, dass Friedell, der sonst kaum je dazu neigt, sich ein Blatt vor den Mund zu nehmen, geradezu auffällig zurückhaltend und vorsichtig agiert, wenn es um Musik geht. Doppelt interessant, dass er gerade bei Wagner eine Ausnahme macht und seiner nicht unkritischen Bewunderung so breiten Raum gibt, wie er ihn nicht vielen zuteil werden lässt. Persönlich habe ich Wagners Musik als Teenager sehr geschätzt, konnte sie ab Anfang 20 nur noch in eher raren Momenten hören, um jetzt als gestandener Halbhundertjähriger doch wieder auf den Geschmack zu kommen. Zwischenzeitlich scheint mir das Verständnis für dieses Klangmonument der Pubertät des deutschen Bürgertums abhanden gekommen zu sein. Leider hat Friedell dem zweiten musikhistorischen Jubilar des laufenden Jahres 2013 Giuseppe Verdi, dessen Werk ich wiederum als Ausdruck der Pubertät des italienischen Bürgertums sehe, kaum mehr als die bloße Erwähnung zugestanden. Allen, die nun, sei es der Balance wegen oder aus anderen Gründen, mehr über diese Seite der Medaille erfahren und dabei allerhöchste literarische Qualität genießen wollen, sei Franz Werfels Verdi, Roman der Oper, wärmstens anempfohlen. Und wer solcher Art glücklich auf den Werfel gekommen ist, kann dann gleich mit dem Stern der Ungeborenen und den 40 Tagen des Mosaddegh weitermachen. Doch zurück zu unserer kleinen Radiolesung. Sendungsgast ist wiederum Peter Gillium, Walter wahrhaftigen Wissens um Wagners Werk und Gewirk. Die Kurve Wagners. Wollte man aber versuchen, Wagner natürlich nur ganz summarisch in einen der großen historischen Kunstkategorien einzureichen, so könnte man ihn vielleicht am ehesten als einen Barockkünstler bezeichnen. Er erinnert an jene Kultur nicht nur durch den Pomp und Aplomb seiner weit ausholenden, überberedeten Gebärden und seinem mystifikatorischen Hang zum Rebus und Zwielicht, sondern auch seine sensualistischen Willen zur Spiritualität, für den der Weihrauch Opiat und die Kirchfassade ist, und seine krampfhaft, aber gleichwohl bezaubernde Künstlichkeit, am stärksten aber durch seine raffinierte Mischung von Erotik und Askese, Liebesinbrunst und Todessehnsucht, seine schwüle Metaphysik, die in einem gewissen, freilich nur einem allerhöchsten Sinn, wieder christlich und frivol ist. Denn man wende nicht ein, dass hier die geheime Identität der beiden Kardinalmomente des irdischen Daseins, des Zeugens und Sterbens, in erhabener Weise zum Ausdruck gelangt. Sowohl Eingang wie Ausgang des Menschen sind überzeitliche Ereignisse. Seine Geburt mit dem Phänomen der Fortpflanzung verknüpft, heißt das Geheimnis des Lebens biologisch sehen mit einem Wort wiederum darwinistisch. Niemand hat an Wagner die Gebrechen und Gefahren klarer erkannt als Nietzsche, aber auch niemand so tief seine einzigartige Bedeutung und Begnadung, was sowohl die Anhänger wie die Gegner Wagners zu vergessen pflegen. Er hat auch im Lob über ihn das stärkste, feinste und erleuchtendste gesagt, was je über ihn gesagt worden ist. Kein Mensch hat eine intimere, man möchte sagen familiäre Kenntnis von der Seele dieses Genies gehabt. Eine Kenntnis, wie sie im Guten und Bösen eben nur ganz nahe Verwandten zu besitzen vermögen. Wer außer Nietzsche hatte zum Beispiel damals schon erkannt, dass Wagner in die europäische Dekadenz gehört, als Orpheus allen heimlichen Elends größer als irgendeiner? Und seine kulturhistorische Bedeutung lässt sich wohl nicht kürzer und schlagender formulieren als in dem Schlusssatz des Vorworts zum Fall Wagner. Wagner resümiert die Modernität. Es hilft nichts, man muss erst Wagnerianer sein. An einer anderen Stelle sagt Nietzsche, jede wahrhaft bedeutende Musik sei Schwanergesang, dies gilt im höchsten Maß von Wagner. Das Musikdrama ist der hinreißende Trauermarsch, die pompöse Leichenfeier am Grabe des 19. Jahrhunderts, ja der ganzen Neuzeit. Im Übrigen hat Wagner das Schicksal aller großer Theaterdichter gehabt, das regelmäßig eine Wellenbewegung aufweist. Zuerst werden sie maßlos angefeindet und für geistesgestört, sittenlos, kunstmörderisch erklärt. Hierauf folgt eine enthusiastische Anerkennung, die in ihnen den Gipfel alles bisherigen Schaffens erblicken. Hierauf eine Reaktion, die ebenso ungerecht wie die vorangegangene Überschätzung ihre Art für überholt, leer, verlogen erklärt. Und darauf kommt es sehr oft wieder zu einer Renaissance. So wurde zum Beispiel Euripides von seinen Zeitgenossen als ein Niedergangsphänomen angesehen. In der hellenistischen Zeit genoss er jedoch ein solches Ansehen, dass neben ihm überhaupt kein Dramatiker auch nur genannt werden konnte und alle Gattungen, obwohl die tragischen wie die komischen, sich ausschließlich an ihm orientierten. Dem Zeitalter des Klassizismus erschien es wiederum als Blasphemie, ihn mit Aeschylus und Sophokles zusammenzustellen. Noch Mommsen schätzt ihn ziemlich niedrig ein. Seit aber Dialektik, Ironie und komplexe Psychologie sich die Bühne zu erobern beginnt, ist sein Ruhm ganz offensichtlich wieder im Steigen begriffen. Shakespeare, zu seinen Lebenszeiten als eminentes Theatertalent, wenn auch vielleicht nicht als großer Dichter geschätzt, verfiel während der zweiten Hälfte des 17. und der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts der tiefsten Verachtung, um seither gänzlich unbestritten als der größte Dramatiker der Welt zu gelten. Schiller war von etwa 1830 bis 1890 das selbstverständliche Vorbild, an dem jede deutsche Theaterdichtung von höherem Stil gemessen wurde. Alle namhaften Theaterschriftsteller, die sich damals der Versform bedienten, Gutzkow und Laube, Heppel und Ludwig, Halm und Wildenbruch kommen von ihm her. Mit dem Naturalismus aber setzte fast über Nacht eine ausschweifende Geringschätzung, ja Verhöhnung Schillers ein. Sein Name wurde beinahe zum Schimpfwort. Der Expressionismus ist aber wiederum zu ihm zurückgekehrt. Von Ibsen, der ursprünglich für eine Kreuzung aus einem Schurken und einem Irren galt, hat um die Jahrhundertwende kein Vollsinniger geleugnet, dass er eine der gewaltigsten Erscheinungen der Weltliteratur sei, während die heutige Jugend in ihm eine spinöse alte Tante erblickt. Die Kurve Wagners, der sowohl mit Schiller wie auch mit Ibsen eine Verwandtschaft besaß, mit dem Letzteren eine mehr unterirdische, hat ihren Höhepunkt erreicht, als Schiller noch regierte und Ibsen erst heraufdämmerte und stieg abwärts, als Schiller wieder emporkam und Ibsen zu verblassen begann. Sie hat sich also paradoxerweise gehoben, weil die Schillerwelt noch herrschte und die Ibsenwelt noch nicht und gesenkt, weil Schiller wieder da war und Ibsen nicht mehr. Die Erklärung liegt vielleicht darin, dass Schiller ein höchst pathetischer, aber ganz unbürgerlicher Dichter, Ibsen ein ganz unpathetischer, aber sehr bürgerlicher Dichter war. So musste es geschehen, dass der pathetische Wagner im Zeichen Schillers und vor dem Regierungsantritt des Pathos Zermalmers Ibsen emporstieg, hingegen mit Ibsen, aber nicht mit Schiller, in den Sturz des bürgerlichen Weltbilds gerissen wurde, das im Hintergrund aller seiner Dichtungen steht. Es kann aber, wie auch bei Ibsen, kein Zweifel unterliegen, dass er eines Tages wieder zur Macht gelangen wird, wenn auch aus ganz anderen Gründen und von ganz anderen seelischen Voraussetzungen her, denn die wenig echten Theatergenies, die die Menschheit besitzt, sind nicht umzubringen. Die Fledermaus. Die höchsten Verdienste um den Sieg des Musikdramas hat sich in uneigennützigster Weise Franz Liszt erworben. Ein enzyklopädischer Geist, der Wagner und Verdi, Bach und Berlioz, Schumann und Chopin, Mozart und Meyerbeer mit gleicher liebevoller Einfühlung umfing. Durch seine Transkriptionen für Pianoforte, geistvollen Variationen und feurigen Fantasien hat er diese Meister den weitesten Kreisen erschlossen. Als Klavierzauberer durch ganz Europa reisend, von Frauen und Fürsten verhätschelt. Aber das Glück hat ihn nicht verdorben, sondern veredelt. Eine Art Gegen-Wagner war Johannes Brahms, der 1868 mit seinem deutschen Requiem den ersten Erfolg errang, aber mit seiner Kunst lange nur auf kleine Kreise beschränkt blieb. Auch sie ist der Versuch einer Art Rückkehr zum Griechentum, aber im Gegensatz zum Musikdrama, das durch die dionysischen Seiten strebt, dem apollinischen zugewandt oder, anders ausgedrückt, dem protestantischen, dem herben und verhalten, spröden und puritanischen. Indes ist ihre klassische Selbstbegrenzung und Formenstrenge, ganz eben wie bei den Griechen, ein künstliches Palliativ gegen latente Romanik, die willensmäßige Reaktion eines Selbstheilungsversuchs, Musik als Entziehungskur. Auch Carmen ist oft gegen Wagner ausgespielt worden, zum ersten Mal bekanntlich von Nietzsche. Darf ich sagen, dass Bizets Orchesterklang fast der einzige ist, den ich noch aushalte? Diese Musik scheint mir vollkommen. Sie kommt leicht, biegsam, höflich daher. Sie ist liebenswürdig, sie schwitzt nicht. Endlich die Liebe, die in der Natur zurückgesetzte Liebe, nicht die Liebe einer höheren Jungfrau, keine Center-Sentimentalität, sondern die Liebe als Fatum, als Fatalität. Ich weiß keinen Fall, wo der tragische Witz, der das Wesen der Liebe macht, so streng sich ausdrückte, so schrecklich zur Formel würde. Dieses Werk, in dem sich Popularität mit Raffinement, spanische Leidenschaft mit französischer Grazie, elementare Vitalität mit spielender Heiterkeit vermählt, ist eigentlich die ideale Operette. Seinen Gipfel erreichte diese Genre auf deutschem Boden in der Fledermaus, die über ein sehr gutes Buch und eine Fülle reizender musikalischer Einfälle verfügt, aber keine Atmosphäre und keine Weltanschauung. Dadurch sie sich sowohl von Offenbach wie von Nestor in einer weiten Distanz befindet. Ihre Figuren kommen, auch musikalisch, aus keinem gemeinsamen Raum. Ihre bezaubernden Melodien sind aufgesetzter Goldstück. Man muss sogar sagen, dass die naive Musik Konradin Kreutzers zum Verschwender, der sich natürlich an Originalität und musierenden Reichtum nicht mit der Fledermaus vergleichen lässt, mehr aus der Stimmung des Ganzen erfühlbar ist und daher vom Standpunkt des Gesamtkunstwerks betrachtet höher steht als die straußische. Der Haupteinwand gegen diese liegt aber darin, dass sie gänzlich domestiziert, problemlos unrevolutionär ist, wiederum im Gegensatz zu Offenbach und Nestroy, obgleich dieser im finsteren Nachmärz jener durch den napoleonischen Säbelregiment blühte. Kein Druck nämlich, ob er von links oder von rechts kommt, ist der Kunst so schädlich wie die lauwarme Zimmertemperatur des Liberalismus. Es ist daher ein Unfug, wenn man immer noch von Offenbach und Strauss spricht. Sie sind ebenso wenig Dioskuren wie Delacroix und Delaroche, Schopenhauer und Hartmann, Busch und Oberländer, Ibsen und Björnsen, wie man ja auch noch bis vor kurzem regelmäßig zusammen nannte. In allen diesen Fällen ist ein einmaliges Genie von einem bürgerlichen Talent gewandt wiederholt, an Augenblickserfolg bei der urteilslosen Galerie aber überholt worden. Ja, was ist natürlich bei Wagner auch ein bisschen so, wo man halt sehr aufpassen muss. Also es kommt natürlich jetzt die bildende Kunst und da ist ja wieder irgendwie also die Architektur und die Plastik, die also dann irgendwie zum Teil wieder dann vor der Malerei steht, aber gut, das war sicher auch ein bisschen so Zeit drin, beziehungsweise dann kommt schon die Malerei und das war ja auch dann wieder eine, war ja Zeit, also vor allem also dann in der Mitte des 19. Jahrhunderts, wo ja die Landschaftsmalerei also plötzlich einen ganz, ganz großen Stellenwert bekommen hat und das ist natürlich bei Wagner auch. Also das ist quasi so seine heroischen Landschaften, wie er, also eigentlich keine realistischen oder keine naturalistischen Landschaften, sie hat er ja auch auf der, also vor allem ja dann im Ring, also ist ja das schon ganz, ganz wichtig und das war ihm ja auch für einen Ring, wo er ihm, wo hat er ja immer das Problem gehabt, dass er ja eigentlich kein Bühnenbildner in dem Sinn gefunden hat, dass er, wie er sich's vorgestellt hat. Nun ist aber die Frage, was hat er sich nämlich wirklich vorgestellt? Weil er scheint mir, also dass er jetzt auf dem bildenden Sektor, ja, ich weiß nicht, also da kommt er mir schon sehr naja, etwas unterentwickelt vor. Aber ich meine, ihr wollt natürlich gemessen jetzt als Theatermensch. Ich meine, da hat er natürlich schon genau gewusst. Also er wettert zwar also irrsinnig gegen den normalen Repertoirebetrieb, den er zwar relativ wenig kannte, weil man der wieder nicht vergessen, den, wie er Kapellmeister war, die Zeiten von 1830, 1835 oder so, oder 1835, 1838 oder so irgendwas, also bis Dresden dann hin, also das heißt bis 1848, ich meine, das war dann 20 Jahre später, dann hat sich schon einiges in der Zwischenzeit auch ereignet. Und wie gesagt, man darf ja nicht vergessen, ich meine, das war ja nicht ein Mensch, der, also was ich jetzt in Wien oder in München oder in Berlin gesessen ist und jeden zweiten Tag ins Theater gegangen ist. Ich glaube, es hat sich noch niemand die Mühe gemacht, überhaupt einmal nachzuforschen, wie oft der Wagner in seinem Leben in einem Opernhaus gewesen ist. Und das, ich bin felsenfest überzeugt, das war sogar sehr wenig. Wenn man weiß ja zum Beispiel auch, war auch die Auswahl seiner Sänger, also das kenne ich also aus zahlreichen Briefen, dass er viele Sänger, die er, also ich meine, abgesehen davon, was ich in Bayreuth, die sind dann natürlich zum Vorsingen kommen, aber die Empfehlungen und so weiter, das war alles nur irgendwie von Freunden oder wem irgendwer was zugeflüstert hat, auf den er halt gehört hat oder so irgendwie. Also das waren die wenigsten, waren es wirklich aus eigener persönlicher Erfahrung. Und das war, ist ja bei einigen Sängern also sehr auf die Schnauzen gefallen, weil das hat man ihm empfohlen und er hat es halt geglaubt oder er wollte es auch unbedingt glauben und dann war er mit der Realität konfrontiert und dann hat man es nicht mehr ändern können. Und dann hat er im Nachhinein oder dann furchtbar gemeckert in irgendwelchen Briefen oder die Cosima auch voll auch angejagt beim Frühstück, dass der halt also ganz, ganz ein schlechter Kerl ist und eine furchtbare Stimme hat, aber was soll er jetzt machen und so weiter. Also ich meine, das war der große Praktiker, der nicht immer so praktisch war. Nur, wie gesagt, er war also sicher, was das Bildnerische, obwohl er natürlich also immer sagt, das muss so furchtbar eine Einheit sein. Also beim Bildnerischen, also da kann man, glaube ich, seine Ansprüche, erstens mal kannte er, glaube ich, auch viel zu wenig. Es gibt zwar diese angeblich, also ich meine, das Markert hat sich sicher sehr für Wagner interessiert, aber das hat sich damals um die Zeit jeder interessiert für Wagner. Also künstlerisch jetzt interessierter Mensch und außerdem, das ist ja irgendwo eine Wellenlänge und der Markert hat ja auch einige Bilder zu Werken von Wagner gemalt, angeblich, das ist, soweit ich weiß, ist es nicht belegt, hätte Wagner sich bemüht, dass der Markert also für den Ring die Ausstattung macht. Ja, warum nicht, aber ich meine, erstens, es ist nun mal nicht passiert. Ich glaube, da war der Markert viel zu gescheit, dass er gewusst hat, dass zwischen Malerei und Bühnerei, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, also das ist nicht. Weil man hat es ja dann gesehen, also mit dem Herrn Hoffmann, den man auch den Wagner sehr empfohlen hatte. Ja, also der Hoffmann hat seine Bilder auch geliefert mit der theatralischen Landschaft, was Wagner zum Teil am Anfang sehr fasziniert hat. Aber es wurde dann immer problematischer und problematischer und problematischer. Weil es ganz einfach, das Bild ist was sehr Schönes, aber das Bild hat mit Bühne nicht immer was zu tun. Und da hat nur dann das Glück gehabt, dass er da mit den Gebrüder Brückner, die Theatermaler waren, die aber auch sonst Maler waren, also vor allem der Max Brückner, hat er halt Leute gefunden, die diesen zweidimensionales Bild auf eine dreidimensionale Bühne bringen, was die als Praktiker konnten und aber eben doch Künstler genug waren, also dass das jetzt nicht nur ein reines Handwerk war. Dann kam ja die Situation raus, dass ich, was man aufgrund des, weiß man wieder nur von Briefen und so, weil der Wagner hat sich ja dann mit Hoffmann sehr zerstritten, die haben ja fast prozessiert und so weiter. Darum sind ja diese diversen bildnerischen Rechte, die haben damals, da hat der Hoffmann die Ansprüche drauf gehabt. Das hat zwar, man weiß ja nicht einmal ganz genau, wie eigentlich die Bühnenbilder 1876 ausgeschaut haben. Man weiß also mit ziemlicher Sicherheit, dass sie nicht so ausgeschaut haben, wie die publizierten Hoffmann-Entwürfe sind. Aber sie wurden natürlich publiziert, weil, wie gesagt, da hat der Hoffmann die Rechte dazu gehabt und. Und das ist halt dann ganz einfach im Hirn so hängen geblieben und das ist ja auch nicht so ganz so wichtig. Nur, wollte ich damit nur sagen, also, dass da hat der Wagner in der Forderung, was den reinen Betrieb und die Praxis, also die Aufführungspraxis betroffen hat, da war er also ganz sicher, hat er vollkommen recht gehabt und da war er relativ, sagen wir, revolutionär jetzt unter Anführungszeichen. Also aber da war er sicher sehr fortschrittlich und sehr modern und da verdankt man ihm auch einiges. Weil er hat natürlich schon gesehen, also dass natürlich die gängige Praxis, also Aufführungspraxis, vorhin auch, was ist also in dem Fall jetzt das Dekorationswesen betrifft, das war also schon sehr, sehr erneuerungsbedürftig und da hat er mit seinen Forderungen vollkommen recht gehabt und hat auch also die Entwicklungen sehr beeinflusst. Das ist natürlich, das Problem ist aber dann wieder daraus geworden, dass, da kommen wir jetzt auf die Wagnerianer wieder hin und dann vielleicht auch mal zu einem Ende, dass durch die blöden Wagnerianer, die sich dann auch alle eben auf die Cosima zum Beispiel wieder berufen hat, was auch wieder nicht stimmt. Weil die Cosima hat, wenn man dem ja sagt, na gut, die Cosima hat ja quasi kein Ställchen verändern lassen, weil da gab es diesen blöden Ausspruch, da ruhte das Auge des Meisters darauf, auf dieser Dekoration und so weiter. Und das nur in der Praxis zum Teil ganz einfach nicht stimmt. Erstens einmal die Cosima hat, das gibt es so gut wie in fast keiner Literatur, der Wagner war ja mit dem Ring äußerst unzufrieden. Also gut, das weiß man ja, aber es war ja eine Riesenenttäuschung für ihn. Wer hat sich das alles ganz anders vorgestellt? Eben der Praktiker. Also er war nicht so ein Praktiker, wie es oft behauptet wird. Er war ein Genie als Theatraliker und hat Vorstellungen gehabt, aber er hat auch das Problem, weil er hat es ja auch nicht gelernt. Er hat zwar dann später, das kommt auch, also bei der Cosima kann man das lesen, er tut dann ja oft so, also wie wenn er ja der Theaterpraktiker wäre. Aber seine praktische Theaterfang, die war nicht groß. Weil ich meine, bitte, wenn man sie anschaut, das bisschen in Dresden als Kapellmeister, aber da ist er ja auch nicht jeden Tag dort gestanden. Aber ich meine, wenn man denkt, dass er bitte in Riga und so mit einem 12-Mann-Orchester und einem 6-Mann-Frau-Chor, also ich meine, bitte was, auf einer Bühne in Nudelbrettgröße, ich meine, mit drei Vorhangerl, also ich meine, was kann ich da für Praxis, Aufführungspraxis erarbeiten? Gut, und man hat es ja dann gesehen, er hat es ja selber gesehen und er ist ja dann relativ kleinlaut geworden, wie ihm dann der Ring war. Ich meine, obwohl ja der Ring sicher nicht so schlecht war, wie es ja immer hingestellt wird. Man braucht ja nur zeitgenössische Berichte lesen und das ist bei den Zeitgenössischen, ich meine jetzt abgesehen, ob das Pro und Contra Wagner, Pro und Contra Musikdrama und, das ist ein anderer Café. Es geht auch, natürlich gab es auch Kritiken, die über über die szenische Form, also des doch noch sehr vorherrschenden Kulissentheaters, das ja alles seine Gründe hatte, warum das damals so war und so. Aber im Rahmen dessen zum Beispiel waren also die Kritiken zum Teil so begeisternd und himmlisch. Nicht alle. Das ist schon, sondern klar, bei einem Monsterwerk wie den Ring kann natürlich auch was schief gehen. Und also der Ring hat ja einige Stellen, also die ja förmlich herausfordernd, dass das nicht funktioniert. Siehe Schluss und lauter so Sachen. Aber für ihn war es irgendwie, es war eigentlich ein Watschen. Also er ist da, glaube ich, draufgekommen, dass er der große Praktiker, der jetzt der ganzen Welt zeigt, wie man wirklich Theater macht, da nicht ist. Und das hat er aber sogar zugegeben. Also das muss man fairerweise sagen. Und beim Parsifal, da, erstens war da die Vorbereitungszeit schon ganz andere. Das darf man nicht vergessen. Dann hat er die Erfahrungen vom Ring gehabt und er kannte das Haus, er kannte auch den Orchesterraum. Man darf ja wieder nie vergessen, dass er auch immer so fälschlich behauptet, zum Beispiel eben, der Wagner hat den Parsifal für, also jetzt vom Orchestralen her, also vom Musikalischen her, hat er für Bayreuth geschrieben. Den Ring und die anderen Werke nicht. Das hat er das erste Mal dort so gehört. Auch das komplett überdeckte Orchester ist, wenn man sich die Baugeschichte zum Beispiel anschaut, war ja auch nicht so geplant. es war geplant, das Proszenium, das geht gerade runter, dann kommt der Orchesterraum und da war jetzt primär als Sichtdeckel, war das, was es auch heute noch gibt, bei der Rundung vom Orchester, bei der Orchester-Zuschauerraum, Trennwand, dieser leichte Deckel, der deckt ja nur die Sichtkanten. Ja, vom Zuschauer deckt das Orchester zu. Der Großteil war ja frei. Und dann kam also die Bühne und so. Und dann hat sich aber herausgestellt, wie dann der Bau fertig war, also der Rohbau fertig war, dass der Orchesterraum zu klein ist. Jetzt konnte man aber nach hinten erstens einmal nichts wegnehmen, allein zum Teil durch die Stufen, weil das ist ja, also ist ja kein ebener hintener Boden, sondern also kann man nicht sagen, da ist man dort ganz einfach die Trennwand vom Orchester, die setzt man halt jetzt, weiß ich, 3 Meter weiter zurück. Gut, erstens verlieren wir dann einmal damit 3 Reihen, aber abgesehen davon ist das baulich nicht so gegangen, das heißt, man musste unter das Proszenium bauen. Und da hat man dann 3 Meter unter das Proszenium gebaut, was natürlich damals wieder für die Technik ganz, ganz schlimm war, weil das ist der Bereich vom Proszenium-Bereich, wo auch schon eigentlich die Unterbühnenmaschinerie angefangen hat. Und wo dann quasi auf der Portalhöhe sind ja dann schon diverse Schleier und so weiter, was man zum Teil ja heute noch verwendet, die sogenannten Nullerschleier und so weiter. Und da hat es genauso eine Untermaschinerie gegeben und das konnte man ja da in dem Fall nicht machen. Und dadurch ist entstanden dann dieser tiefe, nach unten gehende Graben, wo der Vorderteil ist dann der Schalldeckel, Sichtdeckel, der geplant war. Dann ist, wenn man von oben schaut, ist ein Teil ja frei. Und dann, also es entsteht der Eindruck, wie wenn das Proszenium übers Orchester gebaut wäre, ja, aber das stimmt nicht, weil das Proszenium war immer dort, sondern das Orchester ist unter das Proszenium gebaut worden und das war nicht geplant. Ich meine, dass das dann im Nachhinein sich so positiv und großartig ausgewirkt hat für die Gesamtakustik, das ist ein Glück. Also das ist nicht Genialität. Gut, aber das macht ja nichts. Also nur der geniale Mensch hat Glück, könnte man drauf sagen. Ein weiterer Punkt ist Wagner als Dichter. Ich muss ja gestehen, dass mir sind die Wagner-Opern so mit 13 zugestoßen, da war ich total fasziniert. Das ist so bis Anfang 20 gegangen, dann konnte ich sie eine sehr lange Zeit überhaupt nicht mehr hören. Jetzt in den letzten Jahren höre ich mir von Zeit zu Zeit mal wieder eine an. Die Texte waren mir lange Zeit eine große Belustigung. Ich muss allerdings gestehen, ich muss Ihnen in einer gewissen Weise Abbitte leisten. Der Marcel Pravi hat mir da ein Erlebnis beschert, nämlich die Lesung im Volkstheater damals, wo der uns beiden bekannte Robert Hauerill mitgelesen hat, wo er gezeigt hat, dass der Text tatsächlich zumindest einige Opern für sich stehen kann, ohne die Musik, ohne lächerlich zu wirken, was ich mir vorher nicht denken konnte. Also bei den Meistersinger, da sage ich vollkommen ja. Weil die, noch dazu, die Meistersinger haben ja wirklich, erstmal, die haben ja einen, der Text ist so gescheit von den Meistersingern. Und es ist das Problem, und das ist zum Teil durch die Wagnerianen entstanden, jeder bei den Meistersingern, also ich meine, entweder das sind halt jetzt die begeisterten Wagnerianer, die zu allen hoch und heil schreien, oder dann gibt es natürlich wieder die genauso begeisterten Anti-Wagnerianer, die sie eben dann zum Beispiel bei der Anti-Sachs-Sprache aufhängen und aber anscheinend das ganze Stück nicht lesen. Ich meine, allein, wenn man die Schusterstuben hernimmt, allein der Sachs, wenn er dem Stolzing das Wesen der Dichtkunst erklärt, das ist so genial. Da ist wirklich der Text genial. Also die Meistersinger, die sind für mich, also, obwohl sie Meistersinger ja heißen, ist eigentlich das Werk, wo, ich meine, die Musik ist auch großartig, aber komischerweise, wo wirklich also der Text im Grunde genommen, also für mich eigentlich also als Schauspiel, also ohne Musik, ohne weiteres dastehen. Ich meine, natürlich Gottes Preislied und so weiter schreit nach Musik. Es wird ja immer von Musik gesprochen. Aber der Text ist wirklich großartig. Und bei anderen Texten, also da muss ich halt sagen, sie wurden zum Teil sicher auch lächerlich gemacht und das ist natürlich die ganze Rezeptionsgeschichte, ist halt auch nicht so ohne und die kann man natürlich auch nicht so wegwischen. Und es ist also natürlich jetzt vor allem im Ring, ist natürlich schon ein Text und jetzt den Bravi in Ehren, aber es tut mir leid, also ich meine, wenn ich, es gibt ja die Aufnahmen davon, wenn ich mir also diese gesprochenen Walkürenrufe, die gesprochenen Hoyotohos anhöre, also dann kann ich wirklich nur grinsen. Das sind vokale Laute, die gehören zur Musik dazu. Das ist ja genauso wie die Rheintöchter, die als Musik dieses Wiegalerweiher. Ja, das ist mit der Musik, in der Musik ist das genial. Das ist lautmalerisch, ist wunderbar. Losgelöst von der Musik ist der Keim des Lächerlichen ist drin, ganz einfach. Du hast lange Jahre damit verbracht, Bühnenbilder für, ich würde schon sagen, in erster Linie auch linke Theatergruppen zu gestalten. Hast du da jemals einen Widerspruch erlebt zwischen deiner Liebe zu Wagner und dem ideologischen Anspruch? Ja, da gab es schon so Geniale, das ist eh klar. Das war so, Wagner-Fan ist einmal automatisch ein Nazi und so auf die Ebene. Das kannte ich schon. Aber das war das meistens sehr kurz und irgendwann haben die dann doch erkannt, dass das also mehr als oberflächlich und eher dumm ist. Weil es hat sich dann eigentlich also in der praktischen Arbeit und so weiter. Das wurde dann bestenfalls, wurde halt dann entweder habe ich bei manchen, glaube ich, sogar habe ich ein gewisses Interesse erweckt, weil die sich dann eben dachten, aber so, man ist also der Gilliam so gar einen Wagner mag, vielleicht ist an dem da was dran. Also das hat mich natürlich sehr gefreut. Ich meine, das ist ja auch wieder, wie in vielen Belangen, waren ja, dass also natürlich ja 98% also meiner Kollegen und dadurch, dass das ja gestern, das war ja eigentlich alles Sprechbühne, immer Sprechtheater, in den wenigsten Fällen ja eigentlich wirklich was kannte oder wusste. Das waren so gewisse Klischees, die man halt hat und die sind halt übernommen worden und dann noch das mit der schönen so links-rechts und so weiter, Färberei. Aber wie gesagt, ich meine, ich wurde deswegen nie also beschimpft, beflegelt oder ich wurde deswegen also nicht engagiert oder was. Also im Endeffekt war es schon wurscht und das ist halt am besten, falls es irgendeine Spinnerei oder Spintisiererei meinerseits abgetan worden. Ich habe aber damit gut leben können. Weil vor allem, man hat natürlich damit manchmal schon gemerkt, also es gibt ganz einfach schon auch dumme Leute. Ich hoffe nicht unter den Hörerinnen und Hörern dieser Sendung. Sollte sich ein Hörer oder eine Hörerin zu Wagner bekehren lassen, darf ich ihn oder sie an dich weiterreichen? Ja, aber ich habe nicht so viel Zeit, aber bitte, ja, warum nicht? Also Missionierungen bei Peter Gilliam. Zurück noch kurz zu Friedel. Gibt es eine Stelle, die dich zu Widerspruch reizt? Also wirklich Widerspruch... Irgendwas hat mich schon ein bisschen gestört. Also wo ich nicht ganz so... Ja gut, das war natürlich da, dass wo er da kommt, das im Zusammenhang mit dem Kunstwerk, mit dem Tanz. Dass dann in späteren Werk, also der Tanz eine doch... das finde ich natürlich jetzt halt... Also das empfinde ich überhaupt nicht. Nur wie gesagt, man kommt halt darauf an, was... Ich meine, weil ich weiß schon, was mich da natürlich so gestört hat, eben das mit dem Tanz an sich. Nur, er scheint aber da jetzt den Tanz eher gleichzusetzen, also mit Bewegung, also Geste, Gebärde, Haltung. Wenn man so, also ich interpretiere also das Wort Tanz anders. Mit der Haltung und mit der Gebärde, das hat ja zum Beispiel die Kose immer wieder auf eine gewisse Spitze getrieben. Es wurde ja auch damals von Zeitgenossen ja ganz, ganz angekreidet. Die Kose immer hat strikt, also bis auf Jung, Siegfried und Parsifal, jeden Naturalismus auf der Bühne abgelehnt. Und man hat dann gesagt, also die bewegen sich auf der Bühne nicht wie Menschen, das sind steife Figuren. Und da war aber sehr wichtig, aber gut, das lag sicher auch in der Zeit, das darf man nicht vergessen, das war dann auch wie die Jahrhundertwende, also 19. Jahrhundert aufs 20., dass da eben der Tanz, und da komme ich mit der Bewegung, also das, was ich, wie die Isadora Duncan und so weiter, das kam ja alles um die Zeit. Und da gab es, was ich, wie die legendäre Bar Mildenburg, die ihren eigenen, gibt es ein eigenes Buch von ihr, also die Interpretation von Tristan und Isolde, das ist hochinteressant zum Lesen, weil da wirklich Takt für Takt, Satz für Satz, also je nachdem, die heute halt mehr oder minder Bedeutung kommt, also genau also beschrieben wird, wie die Isolde sich zu bewegen hat, welche Gäste und welche Gebärde sie macht. Das war natürlich dann 20, 30 Jahre, war das etwas überholt, dieser Darstellungsstil, eben die Gebärde. Und die Mildenburg hat ja unter anderem ja in die 30er Jahre den Spitznamen gehabt, wie sie, also die hat ja dann sehr viel unterrichtet und so weiter. Und die hat ja den Spitznamen gehabt als Reichsgebärdenleiterin. Also gut, wenn wir das also jetzt als Tanz bezeichnen will, dann hat der Friedel recht, aber sonst also kann ich also den Einfluss auf den Tanz bei Wagner nicht ganz so wirklich feststellen. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal Peter Gilliam. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 11. Juli 2013, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.